Inzwischen denke ich, dass es nicht reicht, im Einzelschicksal zu verbleiben. Ein armes Kind erweckt Mitleid, aber dieses Mitleid ändert die Verhältnisse nicht. Es macht die Welt nicht gerechter. Meine Kindheit war manchmal beschissen, aber wenn ich darüber weine, bringt das niemandem etwas. Stattdessen werde ich aufschreiben, warum meine Kindheit beschissen war, welches System dahinter steckt, welche Ideologien, welche Gedanken, die in uns allen wohnen, auch in mir. Ich will verstehen, warum meine Eltern arbeitslos sein mussten und warum ich darunter leiden musste. Und ich will weiterdenken, eine Gesellschaft entwerfen, in der es Kindheiten wie meine nicht gibt. Ich will kein Gerührtsein an der Realität. Ich will, dass wir die Realität ändern.